Meine Damen und Herren, wir dürfen Sie nun mit unseren Sicherheitseinrichtungen vertraut machen. Dieses Radio besitzt zwei Ausgänge, nämlich hier und hier. Und für die Passagiere der Monoklasse in der Mitte. Überzeugen Sie sich noch einmal, dass Ihre Ohren senkrecht stehen und die Lautsprecher vor Ihnen hochgeklappt sind. Sollten Sie bei Turbulenzen einmal versehentlich in ein anderes Programm schalten, verwenden Sie bitte, falls notwendig, die dafür vorgesehenen kleinen Tüten. Please. Sein. Alle Ängste, Es macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung. Oh, Christmas sein. Show me up today. Tauben, die machen mich schwach. Drei weiße Tauben und ein Gewehr. Drei weiße Tauben, die scheißen nie mehr. Ich mag dich. hinauf, reiß die Hüttentüre auf. Obst zum Frühstück, das ist fein. Schraub mir einen Obstler rein. Auch ein Bier so dann und wann. Und ich fang zu singen an. Show us what we want to see right now. Hey, all you girls, come with me. Yeah. We're going on a trip in my country. We'll be right back. entscheiden. Ferner von wegen ins Leben auf Wolken schweben. Den Himmel berühren, Fabien spüren, dich verführen. Und dann beim Rodeln und Jodeln, ich jag weiter, Mann. Die Hauptwelt entlang, ich sag ab, geh die Party und die Party geht ab. Party, ja, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wie viele Stunden werden wir auf dieser Hütten sein? Oh, Lumumba, Lumumba, Lumumba, Yagate. Nach ein paar Gläsern will ich mehr als deine Augen sehen. Ferner von wegen ins Leben auf Wolken schweben. Den Himmel berühren, Fabeln spüren, dich verführen. Und dann beim Rodeln und Jodeln, ich jag weiter, Mann. Die Arbeit entlang, ich sag ab, geh die Party und die Party geht ab. Und Feuer.